in diesem Jahr setzen wir unsere Reihe über Elvis Presley fort, jeweils am ersten Samstag des Monats. Elvis Presley King nannte Barry Graves 1984 sein mehrteiliges Rias-Feature über den Rock'n'Roll-Sänger. In der sechsten Folge geht es vor allem um die Schattenseiten des Stars. Wir schreiben das Ende der 60er Jahre. Elvis spielt in banalen Filmen mit und tritt in Las Vegas auf. Er flieht vor seinen Fans, er zieht sich zurück, traut nur noch seinen Hofschranzen in Memphis. Medikamentenmissbrauch kommt hinzu, das Ende ist nah. Elvis dämmert in Memphis hinter heruntergelassener Jalousie dahin, und wenn der Colonel wieder einen Filmvertrag perfekt hatte, dann lief er teilnahmslos durch die Kulissen seiner Kinosünden und las seine banalen Sprechtexte von bereitgestellten Schrifttafeln ab. Er bekam eine Rolle neben Dustin Hoffman in Midnight Cowboy angeboten, er lehnte eine Zusammenarbeit mit Barbara Streisand in A Star is Born ab, er hatte Offerten, die hätten jedem richtigen Schauspieler Ehre gemacht. Doch der Colonel war an Kunst nicht interessiert, solange der Devotionalienhandel mit Kitsch auch die Kasse klingeln ließ. So saß Elvis eben in seinem Penthouse herum, würgte sich eine Portion Cheesecake nach der anderen herunter, vernaschte eine Handvoll Muntermacher, vernaschte die Schauspielerin Anne Margaret, vernaschte eine Handvoll Beruhigungstabletten. Seine Leibwächter lasen ihm ausgewählte Stöhn- und Sammelwerke aus den Fanpostsäcken vor. »Du brauchst mich gar nicht zu heiraten, Elvis. Wenn du mir bloß ein Kind machst, dann reicht's schon.« »Na bitte, die Welt liebte ihn.« Die Leibwächter achteten darauf, dass ihm niemand seine Liebesgrüße persönlich überbringen konnte. Die Lust aufs wahre Leben würde Elvis nicht anstecken, dafür war gesorgt. »I'm just a lonely boy, lonely in blue«. Gesungen hat das zwar nie. Walls have ears. Ears that hear each little sound you make. Every time you step through a lap, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Walls have ears, better think before you fling that shoe. If you part my hair with a chair, they'll spread the news to Timbuktu. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Jets can fly fast and high, rockets can go even faster, but they can't catch or even match sound traveling through plaster. The walls have ears, ears that hear each little sound you make. Every time you step, throw a lap, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Just in time. Don't fight tonight. Einsamer Boy. Als er 19 war, konnte er nachts durch die Straßen pirschen, mal schnell irgendwo einen Hotdog essen, irgendeinen Film ansehen, ein Mädchen anquatschen. Die samstagnächtliche Routine eines durchschnittlichen amerikanischen Postpubertär-Daseins voll auskosten. Als er 21 war, konnte er nirgendwo hingehen, überall lauerte die Meute. Er musste eine Mauer aus Muskelprotzen und Karate-Champions um sich errichten, er musste sein Haus mit Flutlicht und elektrischen Zäunen sichern, er musste seine Augen hinter dunklen Gläsern verbergen, damit sie nicht von hemmungslos ausgelebten dunklen Leidenschaften klatschten, er musste seine Girlfriends in dunkel verhängten Limousinen einfahren, Nachschub für die Befriedigung seiner Laster unter Decknamen heranschaffen lassen. Wenn irgendwo in Amerika ein minderjähriges Mädchen auf Trebe ging, dann würde die Polizei zuerst einmal am Tor von Graceland nachschauen. Wenn er Lust aufs Bowling spielen hatte, musste er die Halle nach Feierabend mieten. Wenn er Autoscooter fahren wollte, ließ er den Rummel absperren und drehte allein seine Runden, ohne irgendwo anzuecken. Aus Sicherheitsgründen mietete er in seinen Tourneehotels immer gleich die ganze Etage. Der einstige Guerilla-Vorkämpfer im Krieg der Generationen war verdammt zu einer Nacht-und-Nebel-Existenz, musste seine Amüsierstrategien aus dem Off heraus planen, musste sich verstecken, Spuren verwischen, verwirrende Zeichen geben, ständig auf der Flucht vor seinen Bewunderern, in anhaltender Furcht vor ihrer Liebe, in schmerzlicher Verzweiflung, dass er 24 Stunden seiner gedachten. Isoliert und entfremdet, misstrauisch und ungerecht. Wem konnte der King noch trauen? Welche Hofschranze würde eine Natter an seinem Busen legen? Welcher Stiefelecke hatte den Schirlingsbecher zubereitet? Wer ist Freund? Wer ist Verräter aus Habgier? Elvis war der Gefangene seines Ruhmes und seines Reichtums. Es gab kein Zurück. Es gab nur das Arrangement in der Absurdität. Baby, it's wrong, wrong as can be, to try and tie a guy like me. I could never settle down in a little sleepy town. There's so much world to see. Sure we'd be happy for a while, but then we'd have to part. When tears replace your loving smile, well, I don't want to be the guy who has to break your heart. So here's where it ends, not lovers but friends. Though your lips are tempting me, maybe I'm a fool, and yet this wonder I just can't forget. There's so much world to see. Sure we'd be happy for a while, but then we'd have to part. When tears replace your loving smile, well, I don't wanna be the guy who has to break your heart. So here's where it ends, not lovers but friends. And though your lips are tempting me, maybe I'm a fool, and yet this wonder I just can't forget. There's so much world to see for me. There's so much world to see. Yeah. Da ist dieser Traum. Ein Gerichtssaal. Jede Menge Polizei. Kein Platz für die Öffentlichkeit, dafür aber Reporter aus aller Welt mit Blitzlichtern, Stenografenblocks, Tonbandgeräten. Auf der Anklagebank sitzt ein mickriger kleiner Mann, von dem die Welt bisher noch nie gehört hat, der nichts war, nichts galt und niemanden hatte. Und nun grinst er unverschämt in die Kameras und das Grinsen sagt: Ich hab Elvis Presley ermordet. Eine Angstvision, die Elvis ständig verfolgte. Klar, sagte er seinen Kumpels, dass das FBI und die Bullen zuerst dazu da sind, diesen Burschen zu schnappen und einzubuchten. Dafür werden sie bezahlt. Dafür werden sie sich anstrengen. Aber ich will, dass ihr ihn zuerst in die Finger kriegt. Und wenn ihr ihn dann habt, dann drückt ihm mit euren Daumen die Augen raus. Reißt ihm seine Zunge raus. Macht ihn kurz und klein. Ich will nicht, dass irgendein Schweinehund mit grinsender Visage vor dem Richter sitzt und prahlerisch verkündet, er habe Elvis Presley auf dem Gewissen. Pillen und Spiele in Graceland. Ein zahmer Schimpanse, Räuber und Gendarm mit Wasserpistolen oder abgesägten Butangasflaschen, die als Flammenwerfer umgerüstet wurden. Elvis aß nur Junkfood, alle Dickmacher dieser Erde, verseucht mit Chemikalien, Quellstoffen, Ballastsubstanzen für die Organe. Er wurde korpulent, zwang sich zur Diät, wurde dicker, brachte sich gewaltsam wieder in Form, ging wie ein Hefekloß auseinander und konnte nicht mehr ertragen, seine vermanschte Figur im Spiegel zu sehen. Er wurde depressiv, schloss sich in seinem Zimmer ein, kam übellaunisch wieder heraus, scheuchte das Dienstpersonal, schnauzte seine Kumpels in Grund und Boden, verschreckte die Amüsiermädchen mit einer gewalttätigen Unbeherrschtheit. Wenn er beim Poolbillard verlor, wollte er am liebsten den Pooltisch klein hacken. Wenn ihm ein Fernsehprogramm nicht gefiel, trat er die Bildröhre ein. Wenn ihm ein Gitarrengriff daneben ging, haute er das teure Instrument durchs Fenster. Als er eines Abends spät nach Hause kam und das Tor zur Villa Graceland verschlossen fand, krachte er mit seinem Rolls-Royce in 100 Kilometer Wucht durch die Absperrung. Seine Karriere rutschte ihm weg, seine Taille ging in die Breite, sein Haar wurde grau und musste noch intensiver nachgeschwärzt werden. Sein Temperament wurde unberechenbar, er degenerierte zum Sicherheitsrisiko seiner selbst. I've got a gal, oh what a pal, the apple of my eye. We're something rare, a peach of a pear. But her dad won't let us meet, and I could die. I love Petunia, the gardener's daughter. Ooh, how that gal can kiss. Her eyes are blue as bluebells, each cheek a rose to see. How I dance when she plants her tulips on me. I'm as daffy as a daffodil. I long to kiss her all the time. Tonight I'll steal into her garden and make Petunia's tulips mine. Meet and I could die, and we could die. I love Petunia, the gardener's daughter. Ooh, how that gal can kiss. My eyes are blue as bluebells, each cheek a rose to see. How I dance when she plants her tulips on me. Into her garden and make Petunia's tulips mine. She makes other girls look just like weeds. Tonight I'll steal into her garden and make the Petunia's tulips. My ever-loving tulips. Make Petunia's tulips mine. Hasste seine Filme, wo die Storys immer gleich blieben, nur die Schauplätze wechselten. Was soll man schon mit diesem Scheißdreck machen, verzweifelte er oft, wenn er mit einer seiner grässlichen Filmmusiken nicht zurechtkam. Aber er war kein Kämpfer. Er beklagte sich nicht beim Colonel oder bei den Musikverlagen, die ihm unzureichendes Material schickten. Nachdem einer seiner unterdurchschnittlichen MGM-Filme abgedreht war, ging er auf den Regisseur zu und sagte, »Ich glaube, da waren einige ganz hübsche Stellen im Skript drin. Ich müsste es wohl doch mal eines Tages lesen.« Das war kein Witz. Elvis lachte nicht. »Warum machst du diese Scheißfilme?«, fragte ihn ein Kollege. »Warum machst du nicht wieder mal was Tolles wie King Creole?« »Ich überlasse das alles dem Colonel. Der weiß, wo es lang geht. Und der Colonel hat mir versprochen, dass er in Kürze wirklich eine tolle Sache für mich auf der Pfanne hat.« »Let's go on a moonlight swim. Far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach. We'll be on a moonlight swim. On a moonlight swim. Let's go on a moonlight swim. To the raft we can race, and for just a little while I'll sit and pretend that you're on the desert isle. On a moonlight swim. On a moonlight swim. Though the air is I'll keep you warm, so very warm. From your head to your feet, let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's a crazy gold balloon that sits winking down and inviting us to come on in. On a moonlight swim. From your head to your feet, let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's a crazy gold balloon that sits a-winking down and inviting us to come on a moonlight swim. On a moonlight swim. Elvis war erledigt, am Ende. Ein Koloss mit tönernen Beinen, der gar nicht mehr den Hüftschwung riskieren konnte, ohne eine Ischias-Attacke befürchten zu müssen. Der sich nicht allzu weit nach vorne beugen konnte, weil die Hose unter der Wampe platzen könnte. Dem die Stimme im aufgedunsenen Hals stecken blieb, der die Orchestereinsätze aus seinen verfetteten Augen gar nicht mehr richtig sehen konnte. Und dann arrangierte der Colonel 1968 ein Weihnachtsspecial im NBC-Fernsehen für ihn. Oh, das könnte schön sein, so richtig mit Tannenbaum und Glockenklang, Kinderchor und Jingle Bells, frommer Handbewegung und festlichem Blick. Alles bis zum geht nicht mehr geprobt, aufgezeichnet, auf Nummer sicher geschnitten. Und dann kam Elvis auf den Bildschirm. Vor ein Live-Publikum, rank und schlank, in Lederklamotten, dynamisch federnd wie ein 19-Jähriger. Peng, brüllte uns die Gitarre an. Wenn du Trouble gesucht hast, weng, schlug's uns an die Ohren. Na da, Freundchen, bist du bei mir richtig. Alle Muttis, die sich bislang an dem Fraß seiner unverdaulichen Filme die Augen verdorben hatten, schoben noch ein Valium nach und suchten schon mal die Nummer vom Notarzt raus. Ja, ich heiße Trouble und mein Mittelname ist das heulende Elend. Den Hippies kippte der Joint von den Lippen. Den Protestlern fielen die Steine aus der Hand. Den Systemveränderern kamen die dialektischen Gegenargumente abhanden. Das war Elvis? Das fette, faule und gefräßige Ungeheuer? Die unfreiwillige Ulknudel von der Kinomatinee? Das war der King der B-Filme? Der Herrscher im Schattenreich der verramschten Teenager-Illusion? Der Leichenfledderer der Rockrevolution? Was machte er da? Er bog sich nach vorn, die Lederjacke riss ihm auf, der Schweiß floss in Strömen, die Musiker spielten um ihr Leben, das Publikum sprang hoch und runter, die Kameras beschlugen, die Mikrofone versagten den Dienst, den Sendern brannten die Sicherungen raus. Es gab einen Blackout des Entsetzens im ganzen Land. Hilfe! Der King of Rock'n'Roll ist wieder da und er wird es all diesen Piano-Barschnulziers und Mondscheinheulern zeigen. Herrgott, ja, dann hat er eben Jacketkronen, einen Turn von der UV-Lampe und nachgedunkeltes Haar. Aber er hat auch wieder seinen freien Willen. Er kann wieder sein, was er sein will. Für seine Generation, die sich mit Dankbarkeit erinnert, für die Kids, die voller Verwunderung wissen wollen, was damals los war. Der King war wieder da, das Leben machte wieder Spaß, die Welt drehte sich im Kreis zurück. Ein Glück, dass wir durchgehalten haben, sagten die Muttis, schoben das Mobiliar zur Seite und kickten über den falschen Perserteppich. Ich kann's noch bald so wie früher, als ich mit dem King so gut wie verlobt war. Tell my mama, Lord, I swear to God. Der Showroom des International Hotels war eine Orgie in Rauschgold, imitiertem französischem Kristall, synthetischem Samt und industriell gefertigtem Marmor. Ein Restaurant für 2000 Leute mit Emporen, Balkons, Treppchen und Podesten, nachgemachten römischen Kolonnaden, griechischen Bronzebüsten aus Gips, dorischen Sperrholzsäulen, Kulissenstücken aus verunglückten MGM-Filmen, die in Versailles, Troja und im Petersdom spielen sollten, barocken Engeln und byzantinischen Schnitzwerken. Es gab Fond d'Artichaut Farci Valesca als Hors d'œuvre und Savarin Glacé Napoleon zum Dessert, sowie Elvis, eingeölt, abgespeckt, strassbestickt auf der Hauptbühne. Der 31. Juli 1969. Hausfrauen in banger Erwartung, Sekretärinnen in innerem Aufruhr, Verkäuferinnen mit lustvoller Ahnung hatten ihre Ehemänner, Freundinnen, Kinder von den Spieltischen losgeeist, von den einarmigen Banditen gezerrt, aus den Bars herausgelotst. 7 Jahre nach seinem letzten öffentlichen Auftritt kam der King zu den Menschen zurück. Leibhaftig, als Überlebender der schrecklichen MGM-Kinojahre, in denen er Brünette und Blondinen in seinen Sportwagen hiefte, rabiate Tunichtgute mit Karateschlägen zu Boden streckte, bevor er ein Wegwerflied anstimmte, und sich vor Riesenrädern, Palmenwedeln, mexikanischen Nonnenklostern, Wigwams und Kleinstadtkirchen für die Panavision-Kamera in Positur reckte. Bereits im Mai 1964 hatte er sich in seinem 15. Film »Viva Las Vegas« mit Anne Margaret vor der Neonkulisse des Spieler- und Scheidungsparadieses in der Wüste von Nevada präsentiert. Es war einer seiner besseren Filme, mit akzeptablen Songs, einer halbwegs interessanten Story und einer weitgehend ansehnlichen Anne Margaret, die sich mit Elvis nach den Dreharbeiten allerdings deshalb verdarb, als sie öffentlich behauptete, ihr Filmpartner habe ihr als Zeichen seiner inneren Verbundenheit ein breites französisches Bett geschenkt. Viva Las Vegas machte 5,5 Millionen Dollar Umsatz und war ein gutes finanzielles Omen für Elvis' postcinematografischen Annäherungsversuch an die amerikanische Öffentlichkeit. Die Zeichen der Zeit standen gut für den King der B-Filme. Die haschbeduselte Woodstock-Rock-Generation fand auf einmal wieder heraus, dass doch mit Elvis alles angefangen hatte. Okay, er war ein Kleinstadtrebell ohne Ziel, ein Aufsässiger ohne artikuliertes Klassenbewusstsein, ein Antiheld ohne eigenes Zutun, Prinz in den Träumen sehnsuchtsvoller Teenager, mehr durch Zufall, ein Schocktherapeut, der seine Behandlungsmethode wahrscheinlich nie so recht analysiert und schon gar nicht marktstrategisch zurechtgetüftelt hatte. Egal, Elvis war Nervengift für das Establishment, allein das Resultat zählte, egal wie es sich zusammengereimt hatte. Die Avantgarde in Paris ging für ihn auf die Barrikaden. Die amerikanische Untergrundpresse erkannte in ihm den gekreuzigten US-Jedermann-Teenager, von den Pharisäern aus den US-Konsumtempeln auf ein seelentötendes Image festgenagelt. Ed Sullivan hatte ihn in seiner prüden Fernsehshow elektronisch kastriert. Uncle Sam hatte ihm die Haare abgeschnitten und Hollywood hatte ihn in Blödmacher-Filmverliese gesteckt. Doch Elvis, so wussten die Hippie-Soziologen aus San Francisco zu deuteln, Elvis war von der Korruptionswelle der amerikanischen Kaufkraftflut nicht erschlagen worden. Er hatte das System überlebt und ausgetrickst. Nun war er in Las Vegas, im International Hotel, in der Höhle des MGM-Löwen und sagte zu seinem Publikum: Hier ist das einzige Lied, das meiner Meinung nach wirklich ausdrückt, wie ich für euch empfinde. Und dann sang er Hound Dog. When I tried to think of a special song for tonight. special song that really says something, you know, a message song. What'd I do? Oh, yeah, I came up with this. I looked her square in the eye because that's all she had was one big square eye right in the middle of her. I said, baby, she said, She was weird too, you know, I got up real close to her and it was a very tender, touching moment, you know, and I said, baby, baby. You ain't nothing but a hound dog. Well, they cry it all the time. You ain't nothing but a hound dog. Cry it all the time. Well, you ain't never got a rabbit and you ain't no friend. You ain't nothing but a hound dog. They cry it all the time. You ain't nothing but a hound dog. Cry it all the time. Well, you ain't never got a rabbit and you ain't no friend. You ain't nothing but a hound dog. Cry it all the time. Bereits im April 1956 war Elvis das erste Mal einem Las Vegas-Publikum auf der Showbühne begegnet. Er war gerade mal 21 und bekam für Heartbreak Hotel seine erste Goldschallplatte überreicht. Als er 13 Jahre später in die Stadt der Roulette-Räusche und Showspektakel zurückkehrte, hatte er gerade in seiner Villa Graceland die 58. Goldplatte aufhängen können. 7 Jahre hatte ihn keiner seiner Fans außerhalb der dunklen Kinosäle zu Gesicht bekommen. Und nun saß er in seiner 7-Zimmer Imperial Suite im 30. Stock des International Hotels auf dem kanariengelben Teppich und dachte an die hungrige Meute unten im Showroom. Er hatte im Badezimmer die ersten Falten im Gesicht gesehen, die auch Höhensonnenbräune und Schminke nicht recht überdecken konnten. Er fühlte den Bauchansatz gegen den Hosenbund drücken. Er wusste, dass ihn seinen Pillenkonsum gelegentlich zittrig in den Knien machte. Er musste sich das Haar nur noch kräftiger schwarz nachfärben. Er hatte Angst. War da noch die Magie der ersten schüchternen Auftritte? War da noch die blinde Loyalität von hungrigen, sehnsuchtsvollen Fans? Hatte sein großorchestral aufgedunsener Rock'n'Roll noch Power genug, um ein volles Live-Programm zu tragen? Las Vegas 1956 war der Aufbruch ohne Nachdenken. Gold aus heißer Kehle, Pulverdampf und wilde Lieder, brennender Ehrgeiz, der auf ungestilltes Verlangen stieß. Da kam ein linkischer, lieber Performer mit einem Publikum zusammen, das nichts erwartete, weil es nicht wusste, was es erwarten durfte. Da traf sich eine naive Generation zum pubertären Test, wie weit denn das neu entdeckte Teenagergefühl tragen könnte. Aber Vegas 1969 war ein Comeback-Versuch, argwöhnisch begutachtet von einer kritischen Presse, die schon lange Vokabeln wie ausverkauft, ausgebrannt, ausgelaugt bereithielt. Vegas 1969 war das Wiedersehen mit seinen älter gewordenen Fans, denen er die Illusion einer nie verloren gegangenen Jugend verkaufen musste, die er über ihr ereignisloses Erwachsensein hinwegtrösten musste. Vegas 1969 musste so werden wie einst im Mai des ersten halbstarken Aufbegehrens. Sonst hatte er verloren, sonst stand der Kaiser des Rock'n'Roll ohne Kleider da, sonst hätte sich eine Generation ergebener Fans endgültig alt gefühlt. Vegas 1969 war die Angstpartie. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. But I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. We'll be right back. Sing the song, baby. Oh, I just can't believe. One more time. Oh, I just can't believe. Yeah, one more. Oh, I just can't believe. For more than just a day, well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers her magic, and her tears are shining on me sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. Today, oh, I just can't help believing. Take it, baby. Oh, I just can't help believing. Yo. Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing. Großaufnahme. Ein überlegen selbstironisierendes Lächeln um die Schmolllippen, gefestigte männlich hübsche Gesichtszüge, tiefgezogene gut gepflegte Koteletten, die einst berühmte Schmalztolle zu Ponyfransen nach vorn gekämmt. Halbtotale. Eine ordentlich getrimmte, solide Figur kurz vorm Dickwerden, modische lässige Kleidung im teuren Boutiquenstil, üppiger massivgoldener Schmuck, wie er Leuten im Showgewerbe zugestanden wird. Totale. Knappe, kumpelhafte Gesten, leicht träge, trainiert elegante Bewegungen, die Selbstsicherheit des Erfolgsgewohnten. Retrospektive, ein verquollenes, unausgereiftes Knabengesicht, nach hinten penibel gefettete schwarze Strähnen, misstrauisch unsicherer Blick, verkniffener Mund. Elvis 1970 ist 35 Jahre und einen Monat alt, als ihn MGM bei den Proben zu seiner dritten Las Vegas Show binnen 12 Monaten in Culver City filmt. Ein Jahr zuvor hatte er nach 14 Jahren wieder ein Plattenstudio in Memphis betreten und dort 36 Songs aufgenommen, die endlich wieder zeigten, woher er gekommen ist. Die Zeitschrift Playboy nahm ihn nach dem Vinyl-Comeback von In the Ghetto in die Ruhmeshalle zeitgenössischer Musik auf. Und da sitzt das Denkmal im Sessionstudio von MGM und probt seine Songs für Las Vegas. Und der Zuschauer möchte wissen, wie fühlt man sich, wenn man weiß, man ist wirklich und wahrhaftig weltberühmt? Global legendär, berühmter als die Beatles, die wiederum behaupteten, sie seien populärer als Jesus. Wie ist das, wenn man weiß, dass man zu 150 Millionen Dollar Filmumsatz beigetragen hat, dass man für beinahe 200 Millionen Dollar Schallplatten verkaufen konnte, dass man jedem Veranstalter zu jeder Zeit, an jedem Ort, jede Summe wert ist? Die Antwort von der Kinoleinwand bleibt aus. Elvis, That's the Way It Is, das Showdokument der Las Vegas-Ära, vermeidet jede Selbstreflexion des Stars, weicht einen Blick ins Privatleben aus, zeigt nur die geschminkte, geprobte, ausgeleuchtete Showseite. That's the way it is? Andere sprechen für ihn, über ihn. Businessleute aus der Phonoindustrie und dem Hotelgewerbe, Matronen mit mütterlichen Gefühlen und verklärten Jugenderinnerungen, übergeschnappte Fanmagazin-Reporterinnen, hysterische Backfische, eine Oma über 70, die Hound Dog auswendig mitsingen kann. Sie reden das Public Relations Gewäsch nach, sie reden von einem Mythos, der so gar nicht mehr existiert, der vielleicht nie existiert hat. Die Leute wissen über Elvis, was der Colonel sie wissen lassen möchte. Und der Colonel betreibt einen Wucher mit Elvis ständig zunehmendem Funden, der zwar maßlos und lachhaft ist, aber dennoch erstaunliche Erfolge bringt. Ob der King bei der künstlerischen Ausführung der vom Colonel geplanten Projekte wenigstens Herr im Hause ist, das bleibt ungeklärt. Die Session-Szenen des Films lassen die Plattenproduktion als eine Art Teamwork erscheinen, bei dem Elvis das Final Say, das letzte Wort hat. Er ist aber doch wohl so etwas wie der singende Kanarienvogel aus der Jahrmarktswandershow des Thomas Parker. Dem hat der Colonel auch nicht vorgeschrieben, was er zu trällern hatte. genauso wenig wie er den tanzenden Hühnern auf den heißen Blechplatten die Choreografie ihres schmerzhaften Hüpfens einbläute. Die Vögelchen des Colonels piepsten und hüpften nach Instinkt, ganz wie sie wollten, wie ihnen ihre Natur das eingab. Wann und wo sie es taten, bestimmte hingegen der Colonel, genau wie bei Elvis. Some of y'all never been down south too much. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods in the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Old salad Annie. Got your granny. Everybody said it was a shame, because the mama was a working on the chain gang. A mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of pork salad. Carry it home in a toast salad, Annie. You got your granny. Everybody said it was a shame, because the mama wasn't working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Lord have mercy. Sock a little pork salad to me. So what? But Daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for. Stealing watermelons out of my truck. Smoke salad, Annie. You just got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang. Oh. You suck a little pork salad to me. You know what needs a meal. Suck a little pork salad, you know what need me, you miss. Suck a little pork salad, you know what need me. Ching ching a ching ching, ching ching a ching ching a ling a ling, ching ching a ching ching a ling, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching a ling, ching ching a ching ching, ching ching a ching ching a ling, ching ching. Jene Nacht in Las Vegas, als Elvis das Spiel seines wiedergewonnenen Künstlerlebens spielte, nach all den verplemperten Kinojahren und lustlos zusammengepappten Soundtrack-LPs, jene Nacht war die Nacht der Sieger, hoch oben auf Wolke Nummer 9, ohne das bequeme Sprungbrett der Drogen, einfach ein Auftrieb aus dem Gefühl, wieder unter Menschen zu sein, die sich in Dankbarkeit, Zuneigung und Freude verzehrten. Einfach natürliche Energie ohne Vitaminspritzen auf Putsch, weil alles wieder so werden konnte wie einst, als man mit vielen jungfräulichen Liedern auf der Suche nach Zuhörern durch die Nacht zog und die Stimme irritierte, der Gestus verschreckte und der Name nichts sagte. Es war, als habe in all den verlorenen Jahren in den Umkleidetrailern der wandernden Filmkompanien auf jeden Augenblick der Wiederbegegnung hingelebt. In den toten Stunden zwischen Schminken, Tonaufnahmen und endlosen Beleuchtungswechseln, in den einsamen Abenden mit den Videokassetten der überflüssigen Machwerke, die doch nur unfreiwillige Lachwerke waren. Es war elektrische Entladung vom ersten Augenblick an. Die Männer sprangen hoch und wischten sich den Schweiß von der Glatze, die Frauen drückten das Programmheft an ihre Kunstseide umhüllten fülligen Busen, die Steaks rutschten vom Teller, der teure französische Importwein ergoss sich über den Damast, Stühle kippten, falsche Perserbrücken kamen ins Rutschen, die Chefs von Supermarktketten pfiffen wie einst, als sie noch übermütige Ladenjungs waren, Mütter von 5 Kindern nach zweiter Scheidung juchzten wie Backfische in ihrer Eisdielen- und Jukeboxzeit. Ja, da heult eben die Stadtverordnete, da klatscht der Chefredakteur einer ländlichen Tageszeitung heftig mit, da fallen sich Hausmeister, Kioskbesitzer und Kosmetikerinnen in die Arme, zum Teufel mit der kleinbürgerlichen Reputation, vergiss jede mittelalterliche Würde, na, wenn man auch schon bald Großmutter ist oder auf die Pensionierung hinarbeitet, die neu entfachte Liebe macht wieder jung. Elvis war nie weg, die Zeit ist stehen geblieben. Es war die Nacht, wo Elvis wie ein frisch gestimmtes Instrument klang, wie eine neu gespannte Saite, schneidig wie ein überschliffenes Messer, frech wie ein Lümmel von der Beale Street in Memphis, sinnlich wie ein tätowierter Vorstadt-Casanova, der in Leder auf seiner Harley angebraust kommt. »Die Hölle ist in mir«, glaubten die mittelalterlichen Damen und Herren im falschen römischen Prunksaal zu vernehmen, und sie fühlten sich wie im Himmel. Der Colonel nahm Elvis in die Arme, beide sagten nichts. Es war ein rarer Augenblick der Harmonie, der Zufriedenheit, aus welchen unterschiedlichen Motiven auch immer. Beinahe Tränen zwischen gestandenen Männern, ein Kloß in der Kehle, ein Zittern der glücklichen Erregung, Triumph, Wiederkehr. Die Frohen, dem Götzen-Image sklavisch dienen zu müssen, schien durch einen beinahe revolutionären Akt der künstlerischen Selbsterneuerung überwunden. One, two, three, four. We got to patch it up, baby, before we fall apart at the seams. We got to patch it up, baby, we can't let time unravel our dream. Let's go back and touch the past. One more night is all I ask. Get that feeling, that old feeling. We can patch it up, baby. Patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up, baby. Patch it up. Whoa. We got to patch it up, baby. Let's sweep out all the cobwebs of our heart. We got to patch it up, baby, before indifference pulls us apart. Let's don't let a good love die. Let's give it just one more try. With that feeling, that old feeling. Patch it up, baby. Patch it up. With a whole lot. We got to patch it up, baby. Patch it up, baby. Patch it up, baby. Sing it, Charlie. We can patch it up, baby. Patch it up, baby. Patch it up with a whole lot of love. We got to patch it up, baby. We got to patch it up, baby. We got to patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. Patch it up, baby. Can patch it up, baby. Can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. Hold up. Ein Jahr hielt die Spannung an, wieder live unter Menschen zu sein, wieder die Erwartung, die Zuneigung, die Anbetung zu spüren, den Tumult, die Erkennungsschreie, das schrille Entzücken und die rührende Genusssucht der Entertainment-Süchtigen unmittelbar um die Ohren geschlagen zu bekommen, wenngleich die Bodyguards aus der Memphis-Mafia den King von seinen Untertanen nach wie vor auf mehr als nur Armeslänge fernhielten. Elvis hat das Gebäude verlassen, sagte stets eine sonore Stimme am Ende der Konzerte. Die Zugabe-Zugabeschreie der Getreuen verhallten ungehört, der schweißnasse Held war schon längst in seine dunkel verhangene Limousine geklettert und ins klimagekühlte Refugium seiner Penthouse-Suite entglitten, bevor seine Anhänger ihn an der weißen Fantasieuniform zerren oder seinen Prunkwagen betatschen konnten. Ein Jahr war Harmonie zwischen Elvis und den Fans. Doch dann ließ die Anspannung nach, die ständige Herausforderung wurde zur Routine. Dieselbe Show, ob es Dienstag oder Freitag war, ob das Publikum so oder so zusammengesetzt war, ach, die kreischten doch immer. Der Geräuschpegel war stets der gleiche. Jubel ist Jubel. Man gewöhnt sich auch an die extremste Huldigung, wenn sie mit der Regelmäßigkeit von Ebbe und Flut kommt. Dieselben Lieder, dieselben Scherze, dieselben Reaktionen. Neue Lieder dämpften die Langeweile keineswegs. Oftmals hatte Elvis gar keine Lust, die neuen Lieder richtig zu lernen. Da musste dann ein Helfer aus der Memphis-Mafia der Getreuen unter der Plexiglasbühne des Hotels liegen und dem Sänger großformatige Stichwortkarten hinhalten. Bisweilen gab sich Elvis sogar so ungeniert, dass er die Spickzettel gleich in die Hand nahm und vom Blatt sang. Dem Publikum war alles recht, auch wenn er im Drogendelirium über die Bühne wankte und unzusammenhängende Wortfetzen ins Mikrofon stammelte. You ain't nothing but a hound dog hatte auch Wiedererkennungswert, wenn Elvis nur hound dog lallte. Und Are You Lonesome Tonight war sogar eine Single-Veröffentlichung wert, als es Elvis eines Abends völlig vergackert nur noch herunterlachte. Zugegeben in bester Spenderlaune, aber eben doch undiszipliniert. Auf Tournee wurde es oftmals noch schlimmer. Elvis fiel manchmal den Bühnenwärtern aus seiner Limousine entgegen. Die Leute sprangen hinzu, um ihm aufzuhelfen. Lasst mich, ich schaff das alleine, brüllte er und haute sie zur Seite. Er schwankte auf die Bühne und hielt sich die erste halbe Stunde am Mikrofon fest, als sei es ein Rettungspfosten auf schwankendem Schiff. Nicht selten war er so sehr daneben, dass die Konzerte für seine Begleitung zu einer Pein wurden, die manchen seiner Freunde bisweilen die Tränen in die Augen trieb. Unfähig, sich auf den Text zu konzentrieren oder seinen aufgedunsenen Leib unter Kontrolle zu halten, driftete er durch sein Programm, murmelte, lallte, stockte, röchelte und kürzte nicht selten die schlimme Darbietung radikal ab. Die Zuhörer nahmen es hin. Wie Elvis sich gab, war doch längst egal geworden. Dass Elvis überhaupt noch da war, das zählte allein. Limousinen, Hotelzimmer, die hermetische Welt des schwarzen Playboy-Jets war alles, was er von Amerika, seinen Fans, der sich verändernden Welt zu sehen und zu hören bekam. Irgendwo schrie eine Meute. Irgendwo spielte ein Orchester. Irgendwo sang ein Chor. Irgendwo war ein Mikrofon. Und dann gab es wieder Momente, da war alles beieinander. Der Charme, die Lässigkeit, der launige südstaatliche Humor, dann stimmten Musik und Sänger in himmlischer Harmonie überein, da machte er »The sweetest music this side of heaven«, die herrlichste Musik auf dieser Seite des Himmels. Doch diese Momente wurden immer rarer und das tragische Bild formte sich für seine Freunde immer deutlicher. Die Realität eines letztlich gescheiterten Menschen, die durch die glänzende Fassade schimmerte. Da war die Illusion von Reichtum und die Ahnung einer armseligen, gequälten Psyche. Da war die Illusion vom siegessicheren Erfolg und die Tatsache einer lächerlich überhöhten Selbstdarstellung. Da war die Illusion der kompletten Kontrolle über Menschen und Medien und die Tatsache eines inneren Chaos. Elvis hatte alle Freiheiten, die diese materielle Welt ihm offerieren konnte, und vermochte dennoch allen Tragödien, die Menschen ereilen mögen, nicht zu entfliehen. Elvis war zu Las Vegas geworden. Tünche, Fassade, äußerer Glanz, der Schein von Reichtum, der sich so schnell verspielen lässt. Das Gefühl von Macht und Magie und Beherrschung der Materie, das jedoch von cleveren Animateuren gesteuert wird. Das Leben rollte vorbei, wenn er in seiner klimagekühlten Riesenlimousine aus den dunkelgetönten Fenstern schaute. Das Leben rollte vorbei wie eine Roulettekugel. Elvis spielte russisches Roulette mit seinem Leben. Deutschlandradio Kultur, Elvis Presley King. Sie hörten Ausschnitte aus der 8. und 9. Folge einer 10-teiligen RIA-Serie von Barry Graves aus dem Jahr 1984. In der kommenden Woche hören Sie, wie das ZDF und der Schwarze Kanal des DDR-Fernsehens dem RIAS zum 25. Geburtstag im Jahr 1971 gratulierten. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.